Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Dobry wieczór, Jörg Schemler, bonsoir. Guten Abend bei Nachttaxi. Euer Taxler heißt Martin Auer. Ich erzähle euch gleich, welche Musikstücke kommen. Nummer 1, Ground Cayenne von den Good Lords aus den Südstaaten. Nummer 2, ein Flötenstück vom Avantgarde-Jazzer Jared C. Baylock aus Bethlehem, Pennsylvania. Es heißt Envisioning Spring in December. Nummer 3, Ogyama Abere von Kwaku Adey aus Ghana, eine Aufnahme aus den späten 1940er Jahren. Nummer 4, die Ginyol Band, eine Klezmergruppe aus Brooklyn mit dem Stück Kumbolska. Nummer 5, Baby Gherkin and Bomis Prendon, A Giant Electromagnet Came from Mars, eine Aufnahme von 1979. Der Sänger Baby Gherkin, also Essiggurkel, war damals 8 Jahre alt und hat sich das Lied gerade ausgedacht gehabt. Nummer 6, die Knapter mit Southwest Gecko Alert. Nummer 7 und Nummer 8 kommen von Senior Rubinos aus Brooklyn. Das erste Stück heißt Pan y Café, Brot und Kaffee, und das zweite Cherry Tree. Nummer 9, ein langweiliges Lied von der Post-Punk-Band Bla Bla Bla, es heißt Boring. Nummer 10 ist Baby I'm Not Your Lady von Singing Sadie. Nummer 11 ist Hardbop aus Lothringen in Frankreich. Das Stück heißt Sendu und es spielt der Saxophonist Hugo Droopy Contini. Und Nummer 12 dann zum Schluss das Konzert für zwei Oboen in F-Dur Opus 9 von Albinoni, gespielt vom Advent Chamber Orchestra. We'll be right back.

Baby Maladuck, head laid back, tail feathers all abreast, oh. Dodging on sideways down the line, all the little duck boys whistle, whistling at the southwest gecko alight, alight. Southwest gecko alight. Southwest gecko alight, alight. Southwest gecko alight. Dancing on the skinny fin, the trout can clear the water. Why can't man make it on land, living like he oughta? I say southwest gecko alight, alight. Southwest gecko alight. Southwest gecko alight, alight. Southwest gecko alight. Ruffled grouse flips around in the old white pine trees, keeping away from all the trouble, doesn't care for worries. Ah, southwest gecko alight, alight. Southwest gecko alight. Southwest gecko alight, alight. Southwest gecko alert. Baby Maladuck, head laid back, tail feathers all a bristle. All sideways down the line, all the little duck boys whistle. They're whistling at the southwest gecko alight, alight. Southwest gecko alight. Southwest gecko alight, alight. Southwest gecko alight. Southwest gecko alight, alight. Southwest gecko alight. Southwest gecko alight, alight. Southwest gecko alert. Dancing on the skinny fin, a trout can clear the water. Why can't man make it on land, living like he oughta? Southwest gecko alert, alert. Southwest gecko alert. Southwest gecko alert, alert. Southwest gecko alert. Southwest gecko alert, alert. Southwest gecko alert. Southwest gecko alert, alert. Southwest gecko alert. Telefonterror. Möchten Sie Ihren Schuh für einen Fisch eintauschen? Würden Sie für 2 Minuten Glück Ihre Armbanduhr hergeben? Würden Sie Ihr Gesicht für 30 Silberlinge verkaufen? Wir bieten Ihnen 1 Million Silberlinge. Bunny Café. That means bread and coffee. Bunny Café. Bunny Café. Bunny Café. Bunny Café. Viviendo en Bunny Café. Robaron los juguetes. Ay, Marcelina me dijo que el helado no es gratis. Hay que pagar. Ay, Marcelina me dijo que la moña no es gratis. Y no quiero pagar. Ya yo me quedo aquí en mi casa y no saco pa' nada. Pedro se ríe, Pedro no te rías. Te escondiste detrás de la nevera. Ay, viven tres chatones mentirosos que me cuentan de su vida y me cantan. Acerín, acerán, los maderos de San Juan, los de abajo piden queso, los de arriba piden pan. Triqui, triqui, triqui, tri, triqui, triqui, triqui, tra. Acerín, acerán, los maderos de San Juan, los de abajo piden queso, los de arriba piden pan. Triqui, triqui, triqui, tri. Acerín, acerán, los maderos de San Juan, los de abajo piden queso, arriba pan. Triqui, tri, triqui, tra. ¡Oh! Pani café. cafeína. Tómate, está bueno. Pan y café. Pan y café. Pan y café. Pan y café. Thank you.

Kwaku Adei, der Guignol Band, Baby Gherkin and Bomis Prendin, D. Knapter, Senior Rubinus, Bla Bla Bla, Singing Sadie, Hugo Droopy Contini und dem Advent Chamber Orchestra. Ich freue mich über Nachrichten, Lob und Tadel sowieso, aber ihr könnt euch auch ein Gedicht wünschen. Schreibt mir einen Titel und wenn ich ihn inspirierend finde, dann hört ihr in einer der nächsten Sendungen das Gedicht. Ihr könnt auf nachttaxi.quick.info, quick schreibt man K-W-I-K-K in diesem Fall, nachttaxi.quick.info einen Kommentar hinterlegen oder auf o94.at/radio/sendereihe/nachttaxi, da könnt ihr das Kontaktformular benutzen. Auf Facebook findet ihr mich auch. Also wünscht euch ruhig ein Gedicht. Gute Nacht. Dobranoc. I gečeler. Bonsoiree.